Am Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie holt uns Wolfgang Haag am Empfang ab. Wieder nehmen wir den Aufzug und nicht die Kletterwand. Er stellt uns Aynash Childebayeva aus seiner Arbeitsgruppe vor. Die Spezialistin für die Analyse alter DNA hat das Genom der Schamanin noch einmal auf mögliche Auffälligkeiten hin untersucht. Insbesondere auf Hinweise mentaler Störungen. Und dann ist da noch Harald Ringbauer, der neue Methoden entwickelt hat, alte Genome auf entfernte Verwandtschaftsverhältnisse zu inspizieren. Bisher ist ja nur bekannt, dass wir es nicht mit Mutter und Sohn zu tun haben. Wir müssen uns immer bewusst sein, dass alle Versuche, bestimmte genetische Sequenzen mit konkreten individuellen Ausprägungen in Verbindung zu bringen, auf der Analyse moderner Menschen basieren, gibt Aynash Childebayeva vorneweg zu bedenken. Ob das auf Menschen in der Vorgeschichte ebenso übertragbar ist, können wir nicht sagen. Zumal das Erbgut, der Genotyp, ja nicht alles ist. Welche Ausprägungen das im konkreten Erscheinungsbild, dem Phänotyp eines Menschen hat, hängt nicht nur von epigenetischen Prozessen ab, sondern auch von Umweltbedingungen, Ernährungslage, Bewegung, aber auch von sozialen Faktoren. In all diesen Bereichen ist die Varianz ebenso enorm wie zufällig. Wie schwierig der Schluss vom Geno auf den Phänotyp selbst bei relativ simpel erscheinenden Phänomenen ist, demonstriert Childebayeva am Beispiel der Augenfarbe der Schamanin. 0,56 beträgt der Anteil blau, 0,25 der Anteil braun und 0,19 der einer Komponente, die sich nur als intermediär, also gemischt, bezeichnen lässt. Versucht man das nun mit heutigen Augenfarbentafeln abzugleichen, die aber auch nicht jede erdenkliche Kombination verzeichnen, wird deutlich, wie groß die reale Varianz in Sachen Pigmentierung ist. Die Grundaussage bleibt aber bestehen, sagt Wolfgang Haag. Die Schamanin hatte höchstwahrscheinlich helle Augen, eher blau, mit einigen Beimischungen. Aynash Childebayevas Hauptaugenmerk galt möglichen Hinweisen auf Schizophrenie und andere psychische Erkrankungen, von denen eine genetische Basis bekannt ist. Und zwar bewusst, dass selbst wenn sich entsprechende Hinweise fänden, diese nur Aufschluss über bestimmte Wahrscheinlichkeiten geben und nicht über eine tatsächliche Krankheit. Es bedarf noch vieler klinischer Studien, um die Zusammenhänge zwischen dem genetischen Profil eines Menschen und einer Erkrankung aufzudecken. Es gibt nicht wenige Stimmen, die bezweifeln, ob das überhaupt je möglich sein wird. Viel zu viele Optionen seien im Spiel.